Leute finden ihren Sinn im Alkohol. Warum sind wir hier? Wer kann mir das sagen? Manche Leute können diese Frage nicht ertragen. Dann stürzt du dich vom Hochhaus. Am nächsten Tag bringt die Zeitung Schlagzeilen raus. Der Heroinabhängige hat den Sinn verloren. Frag ihn mal, warum, er meint, er wäre für Heroin geboren. Es gibt so viele Menschen, die sich damit nicht befassen. Doch diese Menschen sind dran schuld, wenn sie locker lassen. Sie leben nur ihr Leben, werden alt und vergeben ihren Enkelkindern Weisheiten mit auf ihren Wegen. Doch das Leben gibt dir noch mehr, du erkennst viele Dinge nicht. Es ist so schwer, doch du weißt ganz genau, es hat einen Sinn, dass wir, gerade wir, auf dieser Welt sind. Es hat einen Sinn, warum wir hier sind. Doch wir sind zu blind, um es zu erkennen. Es hat einen Sinn, warum wir hier sind. Doch wir sind zu blind, um es zu erkennen. Ein Leben ohne Sinn ist wie Essen ohne Hunger. Wir trinken ohne Durst oder Menschen ohne Wunder. Du bist auf der Welt und dafür bestimmt, um dein Talent groß rauszubringen, und es liegt nur an dir, was du daraus machst, ob du weinst oder lachst oder sagst, dass du schaffst. Ein großer Künstler, der sein Leben zeichnet, du allein bestimmst, wozu sich das eignet. Der Kettenraucher raucht, weil er es braucht. Der Fixer sitzt da und spritzt seinen Schuss auch. Menschen wie diese verdienen Liebe, die Kippe und die Spritze gaben ihnen viele Trips, auf denen sie hängen bleiben mussten. Das kostbare Leben wurde eingetauscht zugunsten Abhängigkeit und die Freiheit, so zu leben, dass dir keiner den Weg zeigt. Es hat einen Sinn, warum wir hier sind. Doch wir sind so blind, um es zu erkennen. Es hat einen Sinn, warum wir hier sind. Doch wir sind so blind, um es zu erkennen. Es hat einen Sinn, warum wir hier sind. Doch wir sind zu blind, um es zu erkennen. Es hat einen Sinn.